gelohnt. Die Stukas, die Stukas, die Stukas. Immer bereit, wenn wir Eintracht uns lohnt. Die Stukas, die Stukas, die Stukas. Wir stürzen von Impfen und schlagen zu. Wir fürchten die Hölle nicht und geben die Flut. Bis endlich der Feind am Boden liegt. Bis England, bis England, bis England besiegt. Bis England besiegt, die Stukas, die Stukas, die Stukas.